Ich bedankte mich jedoch niemals dafür und du schenktest mir ein Wort, das uns lange Zeit verband und nun gerinnt das Gefühl wie Sand zwischen den Fingern meiner. Was ist es wert, auf dieser Welt zu leben? Was ist es wert, auf dieser Welt zu sterben? Warum bin ich immer noch allein? Ich kann einfach nicht glauben, dass es immer noch so ist. Und was ich mir selbst bedeute, das weiß ich auch nicht mehr. Warum bin ich immer noch allein? Diese Leere kann doch gar nicht sein. Diese Tage voller Einsamkeit brechen mir das Herz und die Ewigkeit trägt meinen Schmerz herbei. Ich erinnere mich wieder an dich und an dein Geschenk an mich. Es ist das Band, das uns einst verband. Es ist der Brief, der mich an dich erinnert. Es ist der Schmerz, der alles noch verschlimmert. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Was ist es wert, auf dieser Welt zu leben? Was ist es wert, auf dieser Welt zu sterben? Ich möchte fliegen. Schatten, sie hatten, was ich mir gewünscht hab. Die Dunkelheit, ein Vakuum in meiner Einsamkeit, ein Schrei, der schreit! Giftig ist dein Blick, die Vergangenheit, ich möchte sie zurück, doch die Einsamkeit, sie bringt mich um, etwas in mir stirbt. Mein Gewissen verdirbt, etwas dort draußen stirbt. Ich sehe einen Baum, knöchern dort am Feld. Das Feld leuchtet in Grün, sehr rote Blüten stehen. Und am Ende dich den Weg entlang gehen. Da kannst du mich sehen, siehst du das Band. Ich spüre, wie die Geschichte sich weiter in mir spinnt. Ich seh dich mich anblicken und deine Träne rinnt meine Wangen hinab, es tut so weh. Was ist es wert, auf dieser Welt zu leben? Was ist es wert, auf dieser Welt zu sterben? Ich schreie einen Schrei der Vergänglichkeit. Ein Schrei, der mir nichts verzeiht. Es tut mir leid, ich bin bereit. Ich werde gehen. Weitergehen und nimm dieses Band, denn es ist deins und ich nicht.